Meldungen, es ist 6 Uhr und 3 Minuten. Das Wetter. Heute früh gibt es noch Nebel und Temperaturen über 5 Grad. Am Tage klart es auf, die Sonne wird scheinen. Aber es ist mild bei Temperaturen um 10 Grad. Der RTL Verkehrsservice. A61, Venlo Richtung Koblenz. Die Anschlussstelle Mönchengladbach-Wickrad ist gesperrt. Bitte benutzen Sie die nächste Anschlussstelle. Nebel mit Sichtweiten teilweise unter 50 Metern behindert den Verkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Fahren Sie vorsichtig. Aus dem Saarland keine Meldungen. Guten Morgen, Deutschland! Chicago und Hard to Say I'm Sorry, es ist so schwer. Es tut mir leid zu sagen. Finde ich gar nicht. Es tut mir leid, es ist 7 Minuten nach 6. RTL und guten Morgen, Deutschland. Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten heute, die 3 Stunden über, was alles am Golf passiert ist, über die neuesten Entwicklungen. Aber Sie können auch mitspielen und etwas gewinnen, nämlich um 7:10 bei uns, also es dauert nicht mehr ganz so lange, spielen wir ein Schnipselspiel, und zwar um ein tolles Gerät von Trimedia, um ein super Radiowecker, nicht so um irgendeinen, sondern so einen mit 2 Uhren und tollen Wecktönen und so weiter. Dazu gleich mehr. Freundlich durchgecheckt, steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten schreiben sich um ein paar Daten. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen drauf. Der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln, man verlässt die Blend. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress. Doch Major Tom macht einen Scherz. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde steht das Raumschiff völlig Thank you. Glückwunschplatte. Genau, es ist gleich 6:12. Guten Morgen, Andrea Messing. Morgen, hallo. Wie geht's? Gut. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ja, ne? Ja, nicht damit gerechnet. Eine Karte geschrieben, die haben wir gezogen und schon ist der Glückwunsch perfekt am 26.02. Andrea, du hast Geburtstag, ne? Genau. Und den feierst du heute? Ja. Wie denn? Ja, meine Bekannten kommen. Mhm. 5 Personen heute Abend. Mhm. Freunde und Bekannte, ne? Oh, weil, und dann haben wir dich so früh aus dem Bett geschmissen. Ja, hoffentlich hältst du heute Abend durch, du. Aber du musst so früh aufstehen, ne? Ja, richtig. Gibt's auch einen Kuchen? Es gibt auch 2 Kuchen. Es gibt auch 2 Kuchen? Ja. Gibt's auch 3 Kuchen? Wenn es 3 Kuchen gibt, dann komme ich auch. Ist okay. Ja? Okay. Was denn für Kuchen? Ja, einmal so Cafeteria mit Kirschen oben drauf. Aha. Und einmal einfach so ein Butterkuchen. Also Schwarzwälder Kirsch auf Italienisch oder sowas. Ja, genau. Okay, du hast dir eine Platte gewünscht, Andrea, die spielen wir dir gerne. Und zwar The Way to Your Heart, erste Platte von Soul Sister. Klingt ein bisschen wie Phil Collins, aber ist eine tolle Nummer, ne? Genau, finde ich auch. Okay, dann spielen wir die jetzt für dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Und feiert schönen Geburtstag, ne? Alles klar. Tschüss, Andrea. Die Suche nach dem Weg zum Herzen, Soul Sister, The Way to Your Heart. Die Glückwunschplatte für Andrea Messing war das. Sie hat heute Geburtstag, feiert groß mit 3 Kuchen und ist von RTL geweckt worden. Wenn Sie so einen schönen Geburtstag immer verleben wollen, schreiben Sie uns einfach eine Postkarte an RTL Radio, Stichwort Glückwunsch, in L2850 Luxemburg. Und wir schmeißen Sie aus dem Bett. Und wie jeden Morgen auch meine Bitte, jetzt wieder schreiben Sie Ihren Lieblingstitel drauf, damit wir ihn raussuchen können und für Sie spielen können. Holland Oates, You Did It In A Minute. Eine Minute werden wir nicht schaffen, aber in zwei Minuten, da gibt's diese gute alte Nummer von Tom Jones, das dramatische Ding, dieses Delilah. Aber wie gesagt, erst in zwei Minuten. Es ist 6:25 Uhr, es ist alles so tragisch. Und Herbert Grönemeyer wird uns jetzt erzählen, was mit der Welt los ist. Alle Welt auf Droge, Städte im Schönheitsschlaf. Passagiere schlupfen eifrig aus dem. Gepflegt ist die Parole, gediegen gewinnt die Wahl. Hier ist alles sauber, Frohsinn angesagt. We'll be right back. need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little. Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust. I need a little room to find myself. I need a little space to work it out. I need a little room all alone. I need a little, room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips said promise, feel the worst. Tongue so sharp, the bubble bursts. Just in what's wrong? I've had a little time, and I still love you. I've had a little, you had a little time, and you had a little fun, didn't ya? Didn't ya? Well, you had yours, do you think I had none? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad. RTL aktuell das Wetter. Heute früh gibt es noch Nebel und Hochnebel. Im Augenblick ist es auch noch kühl, aber am Tag kommt gelegentlich die Sonne durch. Dabei bleibt es im Wesentlichen bewölkt. Höchstwerte heute um 10 Grad und die aktuellen Temperaturen Düsseldorf, Saarbrücken und Trier 4 und Köln 1 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Nur eine Meldung im Augenblick, aber die hat es in sich. Nebel mit Sichtweiten teilweise unter 10 Metern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Noch einmal Sichtweiten teilweise unter 10 Meter. Das ist praktisch gar nichts. Schlagzeilen jetzt. Live aus Bonn mit Thomas Osner. Neue Hoffnung auf Frieden am Golf. Iraks UNO-Botschafter bestätigt Bagdads Rückzugswillen. Noch sagt Amerika Nein zum Waffenstillstand. Rückzug allein reicht nicht. Kuwait muss entschädigt werden. Bonns Koalition einigt sich auf Steuererhöhungen. Treibstoff wird teurer und auch die Lohn- und Einkommensteuer wird angehoben. Soweit die Schlagzeilen. Ausführliche Meldungen in den Themen um 7 Uhr. Und hier noch einmal ausführliche, aktuellste Meldungen über die Lage am Golf. Iraks UNO-Botschafter Abdur Amir al-Anbari hat dem Weltsicherheitsrat offiziell die Rückzugsofferte aus Kuwait übergeben. Irak wolle die UNO-Resolution 660 vollständig erfüllen. Sie fordert den bedingungslosen Abzug aus dem Scheichtum. Die anderen UNO-Resolutionen stünden noch nicht zur Debatte, weil zuerst einmal die grundlegende Frage des Abzugs geregelt sein müsse, meinte der Botschafter. Die Amerikaner verlangen mehr. Sie wollen, dass Saddam Hussein selbst den Rückzug erklärt. Der UNO-Botschafter aber betonte, er spreche nur im Auftrag seines Außenministers. Die Kämpfe gehen unterdessen offenbar weiter. Der Korrespondent des Nachrichtensenders CNN berichtete von Geschützfeuer amerikanischer Kriegsschiffe gegen Kuwait und weitere Truppenbewegungen. Das war RTL Aktuell. Es ist gleich 35 RTL. Guten Morgen Deutschland. Noch knapp eine Viertelstunde. Dann wird bei uns ein super Preis verspielt, den Sie gewinnen können. Ein super digital Uhrenradio mit zwei Displays und zwei Wegzeiten, also mit zwei Anzeigen, damit Sie zwei Zeiten wissen. Ich weiß auch nicht genau warum. Vielleicht müssen wir zweimal am Tag aufstehen. Aber ein trierisch guter Preis, den gibt's bei uns in knapp einer Viertelstunde. I'm 6.38 Uhr, sag's mit einem Kinderreim. Sonne, Mond und... Das RTL... Schon etwas vor? Noch nicht? Dann aber schnell. So günstig wie Venus steht, wäre es eine Schande, zu Hause zu bleiben. Das RTL-Tageshoroskop. Ein Service der astrologischen Wochenzeitung Astrowoche. Vor 7 ist es ganz genau so, ist es. Nach dieser Platte bereits spielen wir das Schnipselspiel um ein Uhrenradio. Dann können Sie in Lifestyle gewinnen und zwar einen riesig tollen RTL Plüschlöwen. So um 10 vor 2 findet das statt. Und dann um 20 vor 6 spielen wir Sekt oder Selters um ein Farbfernsehgerät. Na, ist das was? Und nicht vergessen, das erste Spiel gibt's gleich nach dieser Platte in Guten Morgen Deutschland. Ja gleich 44, RTL, guten Morgen Deutschland. Wieder mal verpennt. Oh, oh, oh. Und dann zu spät zur Arbeit. Und Ärger vom Chef. Das muss nicht sein. Nein, Sie hätten ja auch direkt das tolle Uhrenradio haben können. Mhm, mit den zwei Displays und den zwei Weckzeiten. Und mit einem super digitalen Mikroprozessor und so weiter. Also halt einen trierisch guten Preis von Trimedia. Trimedia finden Sie in Trier in der Süderallee 36. Ein trierisch gutes Geschäft. Und wenn Sie dieses Uhrenradio gewinnen möchten, dann sagen Sie mir doch ganz einfach, welche Platte zu diesem Schnipsel passt. Na, normalerweise käme da jetzt Get Down. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Rufen Sie uns an 00352 13 31. Der fünfte Anrufer heute hat die Chance, unser Uhrenradio zu gewinnen. Gleich 48, womit der größte Hit von Supertramp. Give a little bit, heißt das Ding. RTL gibt nicht nur ein bisschen, RTL gibt alles. Und zwar heute Morgen wieder ein Uhrenradio, ein trierisch gutes Uhrenradio, schließlich kommt es von Trimedia. Und wer dieses Uhrenradio gewinnen wird bei uns heute Morgen, das erfahren Sie in knapp 2 Minuten. 2, 46, 32, 15. 00352, 46, 32, 1,5. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 91. Wie heißt diese Musik? Es ist 10 vor 7. Eine Frage an Katja Damm aus Xanden. Hallo. Hallo. Wie geht's dir, Katja? Ja, gut. Bisschen aufgeregt? Oh, geht. Dann sag mir mal, wie die Musik heißt. Black Box in Fantasy. Ja. Wow, gewonnen! Jawohl, das ist es. Direkt erkannt, Katja. Ja. Ja, es ist eins von deinen Lieblingsliedern. Ja, eins davon. Aha. Was hörst du denn sonst noch gerne, außer Black Box? New Kids on the Block. Aha, haben wir auch oft. Ja, weiß ich. Und sonst? Och. Fällt dir gerade nichts ein? Doch, Janet Jackson, so. Aha, okay. Wie findest du denn die Jungs von New Kids on the Block? Ja, super. Ah, hab ich mir schon gedacht. Katja, du bist noch nicht in der Schule? Nee, in der Stunde. Aber dann hast du noch ein bisschen Zeit, das geht ja noch. Du hast noch ein bisschen unterhalten. Und was liegt heute an in der Schule? Schreibmaschinen, Mathematik und alles. Aha, alles bunt gemischt. Du wirst nie wieder die Schule verpennen, Katja, denn du hast einen super Preis gewonnen. Und zwar ein super Digital-Uhrenradio mit zwei Displays, also mit zwei Zeiten, mit zwei Wegzeiten. Ein trierisch guter Preis von Trimedia. Warst du schon mal in der Südallee 36 in Trier? Nee. Dann fahr mal hin, die haben nämlich tolle Geräte. Na, mach das mal. Und Katja, was ich noch fragen wollte, du hast auch Lust, jetzt Blackbox gleich in voller Länge zu hören? Ja. Kennst du eigentlich noch das Original von Fantasy? Nee. Von Earth, Wind and Fire? Das ist auch nicht schlecht. Müsstest du dir auch mal anhören. Geht auch ganz gut ab. Gut, ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unserem Uhrenradio. Mhm. Und schreib schön Schreibmaschine in der Schule. Okay. Alles klar. Tschüss, Katja. Trimedia, der große TV-Video-Elektro-HiFi-Fachmarkt in Trier, bietet Ihnen günstige Preise und 3% Barzahlerrabatt auf alles, was den Stecker hat. Ausgenommen sind Agenturwaren. Trimedia, trierisch gut. Und hier ist das Schnipsel in voller Länge. Es ist 6.52 Uhr. Übrigens, Sie können natürlich noch mehr Preise gewinnen bei RTL. Nicht nur dieses tolle Uhrenradio. Nein, um 10 vor 2 geht es im Lifestyle-Gewinnspiel heute um ein RTL-Plüschlöwen. Das ist ein ganz kuscheliges Ding. Und er ist auch gar nicht so klein. Also, das wird schon ein bisschen eng, wenn man den mit ins Bett nimmt. Dann um 20 vor 6 gibt es den Top-Preis bei uns heute. Wir spielen Sekt oder Seltes im RTL-Feierabend um ein Farbfernsehgerät. Ist das was? Wow. So, und hier ist es nun, das Schnipsel Black Box und Fantasy. Und ich weiß ja nicht, also dieses Ding von Earth, Wind & Fire finde ich persönlich ja doch eigentlich noch ein bisschen besser, ne? Aber ist auch nicht schlecht hier. auch die Themen am Morgen. Es ist 7 Uhr und gleich 5 Minuten. Das Wetter. Heute früh gibt es noch Nebel und Temperaturen über 5 Grad. Am Tage klart es dann auf. Die Sonne wird scheinen. Dabei ist es vorwiegend mild bei Temperaturen um 10 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Mit nur einer Meldung und die hat wieder mit dem Wetter zu tun. Nebel mit Sichtweiten teilweise unter 10 Metern. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz noch einmal Sichtweiten teilweise unter 10 Meter. Was praktisch gar nichts ist. Fahren Sie vorsichtig. Guten Morgen, Deutschland. RTL auf Kurzwelle im 49-Meter-Band, auf Mittelwelle 208 Meter gleich 1440 Kilohertz und auf Ultrakurzwelle 88,9, 97,0 und 93,3. RTL, überall die beste Musik. Get me wrong, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist mittlerweile 8 Minuten nach 7. Stefan Mawiroski, RTL. What they used to be. No, no, radio. ocean, underground and in the sky. Animals and birds who live nearby or die. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more abuse from men can't she stand? Zeitung Al-Ra'i übersetzt die Meinung, wurden die Araber inzwischen aufgefordert, westliche Zivilisten anzugreifen, um Rache für die getöteten Iraker zu nehmen. Anja Schubert aus Amman. Ob die Jordanier vielleicht nicht doch zu spät kommen mit ihrer Kriegslust? Aus den Nachrichtenagenturen kommt jetzt folgende Eilmeldung soeben. Der irakische Staatschef Saddam Hussein hat dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow nach Angaben von UdSSR-Botschafter Juli Voronzow mitgeteilt, er sei zum sofortigen Abzug seiner Truppen aus Kuwait bereit. In Kreisen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York hieß es, Voronzow habe dem Gremium heute früh während einer Sitzung hinter verschlossenen Türen mitgeteilt, Gorbatschow habe soeben eine Botschaft Saddams erhalten. Daran heiße es, die irakische Führung habe entschieden, all ihre Truppen unverzüglich aus dem Iran abzuziehen. Wir werden sehen, ob diese Ankündigung auch eingehalten wird. Guten Morgen Deutschland, 7.22 Uhr. Heute ist Dienstag, 26. Februar 1991. Vielleicht der Tag, an dem der Krieg am Golf zu Ende geht. Noch sieht es nicht so aus. Die Kämpfe um Kuwait gehen weiter. Die Alliierten sind tief nach Irak und Kuwait vorgedrungen und haben dabei wieder 20.000 Iraker gefangen genommen. Informationen über den Verlauf heute den ganzen Tag über bei uns. Außerdem immer der aktuelle Stand über die diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende. Die Sowjetunion hatte letzte Nacht wieder einen Punkt gesetzt, indem sie die Sondersitzung des Weltsicherheitsrates beantragt hatte. Was weiter passiert heute bei RTL. Thema Nummer 1 in Deutschland heute, die Steuererhöhung. In der Nacht hatte sich die Koalition geeinigt. Die Benzinsteuer steigt um 23 Pfennig, die Steuer auf Dieselöl um 10 Pfennig. Lohneinkommens- und Körperschaftssteuer sollen um 7,5% steigen. Die Fraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP treffen sich heute Nachmittag, um darüber zu diskutieren. Weitere Themen des Tages. Die PDS nimmt heute zu ungeklärten Fragen ihres Parteivermögens Stellung zur Erinnerung. Funktionäre der PDS waren dabei ertappt worden, als sie versuchten, dreistellige Millionenbeträge ins Ausland zu verschieben. In Berlin gehen heute die internationalen Filmfestspiele zu Ende. Um 14 Uhr gibt die Jury der Berlinale bekannt, wer die goldenen Bären dieses Jahr bekommt. Und der Mittelpunkt Deutschlands wird heute standesgemäß geschmückt. In Oberla, dort nämlich ist der Mittelpunkt, wird heute eine deutsche Eiche gepflanzt. Ich möchte auch einen goldenen Bären haben. Und ich stehe da wie eine deutsche Eiche. Ey, das glaubst aber auch nur du, Mensch. Hier ist jedenfalls Guten Morgen Deutschland bei RTL. Mit Christoph Lemmer. Und Stefan Ofirowski. Okay. Zahlst du eigentlich mehr Steuern, wenn die Erhöhung kommt? Das wird mir wohl gar nichts anderes übrig bleiben. Oder machst du es so wie immer? Wartest ab, bis die Steuerfahnder wieder bei dir ins Haus kommen. Hm? Das geht gar nicht, weil mein Arbeitgeber zieht mir einfach alles ab, was ich kriege. Ja, das ist ja auch fair so. Das habe ich ja mit ihm abgesprochen. Ne? Kann man gar nichts gegen tun. Also Steuern zahlen muss man. Und tanken muss ich auch. Und da zahle ich auch. Und naja, so geht's allen. Okay. Also, es ist gleich 7.25 Uhr. RTL, Guten Morgen Deutschland. RTL aktuell das Wetter. Um 19:30 Uhr, die Sonne geht gerade. Ich probiere es nochmal. Die Sonne geht gerade auf. Das geht jetzt. Ja, es geht jetzt. Wir sind live dabei. Ist das die Sonne? Das war die Sonne, zack, da ist sie. Aber ganz trotzdem, schön laut heute. Ja, trotzdem gibt es bestimmt schön braun bei. Trotzdem gibt es heute am Himmel noch ein paar Wolken und so wird es auch heute bleiben. Ab und zu kommt die Sonne zum Vorschein. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest. Die Höchstwerte liegen so um die 10 Grad heute. Und die aktuellen Werte von heute früh, Düsseldorf 4, Köln 1, Saarbrücken 4 und Trier 4 Grad. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Nebel mit Sichtweiten teilweise unter 10 Metern. Also man sieht praktisch gar nichts, fahren Sie vorsichtig. Live aus Bonn jetzt unsere Schlagzeilen mit Thomas Rössner. Saddam Hussein ist zum sofortigen Abzug seiner Truppen aus Kuwait bereit. Das verlautet in Kreisen des UN-Sicherheitsrates. Die USA reagieren mit Skepsis. Sie haben angeblich noch keine Anzeichen für einen Truppenrückzug des Irak ausmachen können. Und ab dem 1. Juli geht es den Bundesbürgern ans Geld. Steuererhöhungen sind beschlossene Sache. Soweit die Schlagzeilen. Mehr dazu in den Nachrichten um 8. Und das war er dreimal pro Woche, jeweils 3 Stunden. Die besten Classic Hits in voller Länge. Und alle Infos, die dazugehören. Wer auf Oldies steht, darf sie einfach nicht verpassen. Classic Hits. Dienstags, donnerstags und sonntags von 18 bis 21 Uhr auf RTL. Der Krieg am Golf. 7.38 Uhr, RTL. Guten Morgen, Deutschland. Hoffnung auf ein Ende des Krieges. An den Börsen in Asien steigen im Augenblick die Kurse und die Ölpreise sinken. Aktienhändler in Tokio sagen, die Stimmung bleibe positiv, auch wenn das irakische Rückzugsangebot noch skeptisch aufgenommen werde. Die Stimmung schwankt zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits hat der irakische UNO-Botschafter offiziell bekannt gegeben, Irak sei zum Rückzug aus Kuwait bereit. Dasselbe soll Saddam Hussein auch in einer Botschaft an den sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow mitgeteilt haben. Andererseits scheint bisher aber noch nichts von einem Rückzug zu bemerken zu sein. Die Amerikaner sind skeptisch und halten gar eine Finte des Irak nicht für ausgeschlossen. Ulrich Sahm in Jerusalem, guten Morgen. Was sind Ihre letzten Informationen im Augenblick? Ja, meine letzte Information ist, dass auch die Ankündigung von El Anbari, dem irakischen UNO-Botschafter, sehr mit Vorsicht zu genießen ist, denn er sagt, dass der Irak vorläufig nur die UNO-Resolution 660 akzeptiere, nicht aber die anderen UNO-Resolutionen, die ja noch weitere Bedingungen an den Irak gestellt haben. Das heißt, dass Vielleicht noch ein Punkt. Der UNO-Botschafter sagt, dass er nur eine Meldung von seiner Regierung und seinem Außenminister übergeben habe. Er habe diese Weisung des Rückzugs nicht von Saddam Hussein selber gehört. Wenn Saddam Hussein nun eine Botschaft an Gorbatschow übermittelt hat, so entspricht auch das nicht einer amerikanischen Bedingung, wonach nämlich Saddam Hussein den Rückzug öffentlich und persönlich verkünden müsse. Dies zu all dem scheint der Irak noch nicht bereit zu sein, und es gebe nur wenige Anzeichen, so amerikanische Quellen, wonach die Irakis sich tatsächlich zurückziehen. Könnte es denn sein, dass der Verlauf der Kämpfe im Augenblick so ist, dass dem Irak gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als sich zurückzuziehen? Ja, das mit dem Zurückziehen ist ein gewisses Problem für den Irak, denn es sieht so aus, als wenn französische und amerikanische Truppen schon bis zum Tigris, bis zur Hauptstraße und dem Hauptverbindungsweg zwischen Kuwait und Bagdad vorgedrungen sind. Das würde die Nachschublinien zwischen den irakischen Truppen in und außerhalb von Kuwait nach Bagdad abschneiden. Das heißt, selbst wenn sie sich zurückziehen, wären diese irakischen Truppen inklusive die republikanischen Garden, die ja sehr gefürchtet werden, umzingelt und eingeschlossen. Anderswo scheint die Kriegslust noch ein bisschen sogar zu wachsen, Ulrich Sam. Aus Amman, aus Jordanien, hört man, dass heute wieder große Demonstrationen geplant sind und dass Rekrutierungsbüros geöffnet haben, in denen sich Freiwillige melden können, die auf Seiten des Irak kämpfen wollen. Das Verhältnis zu Jordanien war ja für Israel immer eine relative Sicherheit, weil Jordanien sehr gemäßigt war. Hat sich das jetzt nach dem Golfkrieg oder während des Golfkrieges vielleicht auf Dauer sogar geändert? Ja, wir müssen hier, glaube ich, erstmal abwarten, denn die Lage in den arabischen Staaten wird sehr problematisch in den nächsten Tagen sein. Es fragt sich, und das sind jetzt israelische Reaktionen, ob Saddam Hussein letztlich als Sieger aus dieser ganzen Geschichte hervorgehen wird, nämlich als jener arabische Herrscher, der es gewagt hat, der amerikanischen Supermacht die Stirn zu bieten, oder aber wird es ein schlimmer psychologischer Schlag gegen die arabische Welt werden, in der die stärkste arabische Armee sich praktisch in Luft aufgelöst hat nach einem relativ kurzen Krieg. Vielleicht noch eine Bemerkung über Kairo. Dort hat es sehr gewaltsame Demonstrationen gestern gegeben. Studenten haben dort gerufen, geliebter Saddam, geliebtes Irak, fahre fort und werfe deine Raketen auf Tel Aviv. Bei den Demonstrationen ist ein ägyptischer Student ums Leben gekommen. Jordanien hat sich ja ganz auf die Seite des Irak gestellt, und wenn Sie sich die jordanischen Fernsehnachrichten anschauen, ist es geradezu erstaunlich. Kein Wort über Kriegsgefangene, kein Wort über amerikanisches Vordringen. Vielmehr hätten die Irakis Hunderte und Tausende Amerikaner getötet und siegreich alle brutalen Angriffe der Amerikaner zurückgeschlagen. Über eine exzellente Leitung heute, Ulrich Sam aus Jerusalem. Herzlichen Dank und einen schönen Tag für Sie. and so were we dancing. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, Lord, did we have a ball still singing, walking down that hall that. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Zehn vor acht, RTL Guten Morgen Deutschland. Ein Interview mit dem weltweit anerkanntesten Giftgasexperten, aber Andrix aus Belgien gibt's bei uns in zwei Minuten. Irdischer Intelligenz, kurz über alles, von dem Shakespeare sagt, dass unsere Schulweisheit es uns nicht träumen lässt. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. 7.52 Uhr, RTL, guten Morgen, Deutschland. Der amerikanische Präsident George Bush ist populär wie nie. 87% der US-Bürger unterstützen seine Politik. Das hat eine Umfrage des Fernsehsenders CBS und der New York Times ergeben. Damit erreicht Bush den Beliebtheitsgrad von Präsident Harry Truman nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Daran dürfte wohl auch der bisherige militärische Erfolg gegen den Irak verantwortlich sein. Wenn der Krieg so weiterläuft, könnte Saddam Hussein vielleicht bald zur Aufgabe gezwungen werden. Er könnte aber auch panisch reagieren und etwas tun, was er bisher offenbar vermieden hat, nämlich Giftgas einzusetzen. Die Fachleute bezweifeln, dass Irak technisch in der Lage ist, Giftgasgranaten über weite Distanzen mit Raketen zu verschießen. Aber alle wissen, dass er sie bei Bodenkämpfen mit der Artillerie einsetzen kann. Der weltweit gefragteste Experte auf dem Gebiet ist der Belgier Professor Aubin Andrix. Portal Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen. 2 Kilometer zerfließender Verkehr. Und die A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Willig-Schiefborn und Düsseldorf-Herd. 8 Kilometer zerfließender Verkehr. Guten Morgen, Deutschland. Gleich 8 Minuten nach 8. RTL und Guten Morgen Deutschland. Christoph, hast du schon Zeitung gelesen heute Morgen? Ne, die Bild-Zeitung habe ich ganz kurz geschaut. Ja, da steht drin, Boris liebt Karen auf Mauritius. Hast du das gesehen? Wo, auf wem? Auf Mauritius. Die machen Sauereien. Und wir waren live dabei. Hörst du? Sowas, also wirklich. Ja. Ich möchte mal wissen, wer dieser Mauritius ist, Mensch. Das ist ja ein schlimmer Finger drin. Hier ist jedenfalls Guten Morgen Deutschland bei RTL. Zwei Themen, Steuererhöhung und natürlich Golfkrise in dieser Stunde. Und die beste Musik mit Don Henley und The End of the Innocence. Since daddy had to fly, oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So most-tired old men that we elected king. Armchair warriors often fail, and we've been poisoned by these fairy tales. The lawyers clean up all details since Daddy had to lie. Oh, but I know the place where we can go and wash away this. Watch the clouds roll by, the tall grass waves in the wind. Stay your head back on the ground, let your hair spill all around me. Offer up your best defense, this is the end, this is the end of the innocence. RTL, guten Morgen, Deutschland. Die Kosten für den Aufbau der 5 neuen Bundesländer, die finanzielle Beteiligung der Bundesrepublik am Golfkrieg und wohl auch zu optimistische Schätzungen im letzten Jahr. Was das Geld angeht, an Steuererhöhungen führt jetzt kein Weg mehr vorbei. Heute Nachmittag treffen sich die Bundestagsfraktionen, um über die Vorschläge der Koalition von letzter Nacht zu beraten. Sender laut und bärenstark. Hier ist euer Radio. Parteiprogramm. Da hakten sie sich ein und fingen laut zu singen an. Wir wollen das Holland Radio, Country, Pop und Rock'n'Roll. Wir wollen das Holland, wir wollen das Holland, Holland Radio. Wir wollen das Holland Radio, mit Elvis und Fats Domino. Wir wollen das Holland, wir wollen das Holland. Gleich 20 nach 8, RTL Guten Morgen Deutschland, allerdings an Volldampfradio. Es gibt Neuigkeiten von Michael Jackson, er soll angeblich Gesangsunterricht nehmen. Alles so ein bisschen dubios, aber wir werden dranbleiben. In 2 Minuten gibt es Neues von Michael und vielleicht bekommen wir ihn auch ans Telefon. Werden wir mal probieren, ob wir ihn in Los Angeles erreichen können. Huh? Die Sonne ist aufgegangen, am Himmel sind allerdings noch Wolken und so wird es auch heute bleiben. Ab und zu kommt die Sonne dann doch mal zum Vorschein. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest und die Höchstwerte liegen um 10 Grad. Die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 4 Grad und Nebel, Köln 1 Grad und heiter, Saarbrücken 4 Grad und Nebel, Trier ebenfalls 4 Grad und Nebel. Der RTL Verkehrsservice. Und die erste Meldung hat auch mit dem Wetter zu tun. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Nebel mit Sichtweiten teilweise unter 10 Metern. Die Staus von heute früh. Die A2, Venlo Richtung Oberhausen zwischen Moers Zentrum und Duisburg-Homberg, 4 Kilometer zähfließender Verkehr. Die A2, A3, Dortmund Richtung Köln oder Venlo zwischen Oberhausen-Sterkrade Nord und Oberhausen-Holten, 2 Kilometer zähfließender Verkehr. Dadurch auf der A3 von Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Dienstlaken Süd und Kreuz Oberhausen, 1 Kilometer zähfließender Verkehr. A4, Aachen Richtung Olpe zwischen Köln-Klettenberg und Köln-Poll, 2 Kilometer Stau. A4, Olpe Richtung Aachen zwischen Dreieck Holmer und Kreuz Köln-Süd, 4 Kilometer Stau vor einer Baustelle. A4, Olpe Richtung Aachen zwischen Bergisch Gladbach-Meuzfeld und Bergisch Gladbach-Refrath, 4 Kilometer Stau. A46, Heinsberg Richtung Neuss zwischen Grevenbruch-Kapellen und Neuss-West, 4 Kilometer zähfließender Verkehr. A46, Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen, 2 Kilometer zähfließender Verkehr. Und die A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Willig-Schiefbahn und Düsseldorf-Herd, 8 Kilometer zähfließender Verkehr. Und jetzt unsere Schlagzeilen live aus Bonn von Thomas Sossner. Golfkrieg, Diplomatie. Der Irak hat der UNO offiziell angeboten, seine Truppen aus Kuwait zurückzuziehen. Die USA und die Exilregierung Kuwaits reagieren vorerst ablehnend. Golfkrieg, Kämpfe. Mindestens 27 US-Soldaten starben in der Nacht durch einen irakischen Raketenvolltreffer in Dachan. Auch die Bodenschlacht geht unvermindert weiter. Und Golfkrieg am Rande. US-Präsident Bush wird zum Helden der Nation. 87% der Amerikaner stehen hinter der Politik ihres Staatschefs. Soweit die Schlagzeilen. Ausführliche Meldungen wieder in den Nachrichten um 9. Das RTL-Reisewetter. Unveränderte Lage in den Skigebieten. In den Hochlagen der Alpen und in den Skigebieten Österreichs, Frankreichs, Italiens und der Schweiz weiter gute Schneebedingungen. In den deutschen Mittelgebirgen ist Wintersport nur noch eingeschränkt möglich. Anderswo auf der Welt scheint die pralle Sommersonne. Hier drei Fernziele für die, die Zeit und Lust haben auf Strandurlaub und das sofort. Philippinen, Manila hat heute 30 Grad, Rio de Janeiro 28 Grad und Acapulco in Mexiko 30 Grad. So warm ist es in Europa noch nicht. Kopenhagen, Tageshöchsttemperatur heute 6 Grad, es ist heiter. Paris 11 Grad heiter, Lissabon bewölkt 13 Grad, Madrid heiter 14 Grad, Mallorca heiter 17, Rom heiter ebenfalls 17 und in Athen ist es stark bewölkt, es fällt leichter Regen und 10 Grad ist es wie bei uns also. Der aktuelle Reisetipp. Italien. So different and so new. Until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise, and knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than a gleich 20 vor 9, RTL, guten Morgen Deutschland. Ich schätze, ab Juli wird es ein bisschen teurer in der Bundesrepublik, oder nicht, Christoph? 23 Pfennig mehr für jeden Liter Benzin, 10 Pfennig mehr für jeden Liter Dieselöl und 7,5% mehr auf Einkommenslohn und Körperschaftssteuer. Das soll es jedenfalls sein, hat die Koalition gestern Nacht beschlossen. Heute tagen die Fraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP in Bonn. Und in Bonn am Telefon ist jetzt Gerd Müller-Gerbes. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie wird das denn ausgehen, was die Fraktion heute besprechen? Wird es kontrovers werden? Ich denke, nein. Es gab vorher ziemlich strittige Haltungen zur Erhöhung der Lohn- und Einkommensteuer. Die FDP hat sich aber nun offensichtlich dem breiten Wunsch der CDU gebeugt und diesem zugestimmt. Unter Umständen ist es noch vorstellbar, dass es nicht 7,5%, sondern 5% Erhöhung auf die Lohn- und Einkommensteuer sein werden. Ursprünglich war die Rede davon, dass man überhaupt nur Besserverdienende zur Kasse bitten sollte. Die Sozialdemokraten hatten übrigens vorgeschlagen 10% Ergänzungsabgabe. Innerhalb der CDU ist dann darüber diskutiert worden, 5%, aber auch nur für Besserverdienende. Jetzt sollen alle zur Kasse gebeten werden. Aber ich finde, viel wichtiger ist, dass die Mehrwertsteuer offensichtlich nicht erhöht wird. Die Mehrwertsteuererhöhung war ja lange Zeit in der Diskussion. Das findet also nicht statt. Dies hätte auch ziemliche Unruhe deswegen gebracht, weil davon auch Rentner, auch Kleinverdiener, eben alle, die irgendwo Brot, Butter oder Kartoffeln kaufen müssen, auf denen Mehrwertsteuer drauf ist, betroffen gewesen wären. Der weitere wichtige Punkt, den man dabei erwähnen muss, ist eben die Erhöhung der Benzinölsteuer, der Mineralölsteuer. Der wird insofern vielleicht für Dieselfahrer vielleicht noch etwas erträglicher, weil sich gerade in diesen Tagen und Stunden herausstellt, dass der Diesel wieder 5 Pfennige billiger werden soll. Möglicherweise wird er dann mit einer entsprechend hohen Steuer belegt, sodass sich das unter Umständen ausgleicht. Die Sozialdemokraten sagen auch hier als Opposition, da sind wir dagegen, obwohl man ihnen das nicht so richtig glaubt, weil sie immer gesagt haben, wir müssen diejenigen stärker besteuern, die die Umwelt stärker beschmutzen als andere. Erinnern wir uns, Gerd Müller-Gerbes, während der Koalitionsverhandlungen hat die FDP ganz lautstark eine Position vertreten, Sondersteuergebiet im Osten in den 5 neuen Bundesländern, um Betriebe anzulocken, die da Geld investieren sollen. Was ist daraus eigentlich geworden? Das war und ist mehr oder weniger heiße Luft, ist zusammengefallen wie ein Ballon bei dem ausgegangenen Kirmes- oder Schützenfest. Und was ist aus der Ergänzungsabgabe geworden, die die SPD immer verlangt hat für Besserverdienende? Ja, da ist auch nichts draus geworden. Die Sozialdemokraten haben sich dabei erinnert an einen Vorschlag bzw. an ein Gesetz, was unter Helmut Schmidt seinerzeit mal zur Wirkung kam. Eine befristete Ergänzungsabgabe. Dafür hätte es aber einer gesetzlichen Änderung bedurft. Und dies wollte man nun nicht machen. Die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass diese Steuererhöhung nicht wieder rückgängig gemacht wird. Fachleute erinnern in dem Zusammenhang an die sogenannte Sektsteuer, die seinerzeit von Kaiser Wilhelm eingeführt wurde, zur Finanzierung der deutschen Flotte vor dem Ersten Weltkrieg. Und wir zahlen heute noch diese Sektsteuer, obwohl nun weder Kaiser Wilhelm noch Erster Weltkrieg gegenwärtige Situationen bei uns hervorrufen könnte. Diese beiden Forderungen, die nur befristet gedacht waren, also Ergänzungsabgabe und Sondersteuergebiet im Osten, sollten ja dem Osten helfen. Beides ist jetzt nicht da. Wie will man es denn anstellen, dass der Aufbau da ein bisschen schneller und zügiger vorangeht? Möglicherweise dadurch, dass die Treuhandstelle nicht mehr dem Finanzministerium, sondern dem Wirtschaftsministerium untersteht und dass der Sündenbock-Treuhandstelle etwas zügiger dadurch in die Lage versetzt wird zu handeln, dass er nicht mehr irgendeinen Erdrusch herstellen muss, sondern vielleicht sogar für eine Mark symbolisch irgendwas verkaufen kann, damit bloß die Arbeit wieder losgehen kann. Es gibt da unterschiedliche Zahlen. Von den 8000 Betrieben, die in Rede stehen, seien angeblich 700 bereits verkauft. Andere behaupten, das sei keineswegs der Fall, sondern höchstens die Hälfte dieser angegebenen Zahl, die aus dem Finanzministerium stammt. Ob das die wirkliche Lösung ist, weiß man nicht. Wahrscheinlich muss noch mehr zusammenkommen. Aber das ist nicht nur eine finanzielle Frage, sondern es ist vor allem auch eine Frage des unmittelbaren Helfens auf den unteren und mittleren Ebenen. Stichwort zum Beispiel Rechtspfleger zum Aufbau von Grundbuchämtern. Hier tut sich die westliche Seite ungewöhnlich schwer, Leute für ein halbes Jahr auch nur abzuordnen, weil offensichtlich die Komfortabilität nicht so groß ist, dass irgendeiner dahin gehen möchte, es sei denn, er schwebt in höheren Sphären. Schönen Dank, Gerd Müller-Gerbes in Bonn. Guten Morgen, Deutschland! Fliegende Pferde landen am Strand. Wieder mal die Straße runter. Koffer auf dem Rücksitz und vollgetankt. Wieder mal die Straße runter und doch nur an dich gedacht. Wieder mal eine Nacht im Strandkorb, von den Wellen in den Schlaf gesunken. Wieder mal ein neues Leben im Kopf und gewusst, ich dreh eh wieder um. Fliegende Pferde kamen übers weite Meer, keiner weiß woher. Fliegende Pferde laden mich ein auf ihren Rücken mit der Welt eins zu sein. Wieder mal vom Telefon gedreht und wieder aufgelegt. Wieder mal einen Brief geschrieben, wieder mal hingeschmissen hab. Fliegende Pferde landen am Strand. Sie kamen über das weite Meer. Keiner weiß woher. Fliegende Pferde laden mich ein. Auf ihren Rücken mit der Welt eins zu sein. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Wie spät ist es? Es ist 9:05. Das ist Stefan Ofirowski. Und das ist Christoph Lemmer. Du, Christoph, findest du es eigentlich peinlich, wenn wir die Hörer jetzt sofort bitten würden, morgen früh wieder einzuschalten? Hm. Absolut nicht. Bitte, schalt es wieder ein. Christoph und Offi, morgen früh von 6 bis 9 auf RTL. Ihr wart gut. Ach, das ist auch für morgen. Ja, auch na, ist klar. Schön. Oh, es war nur ein bisschen teuer, ne, die Frau zu bezahlen für den Satz. Naja, man kann nicht alles haben. Ne? Es geht nach Barcelona. Kannst du das so rauslispeln? Barcelona? Barcelona, jetzt gleich bei einem Tag wie kein anderer. Ganz nach genau. Den 9 Uhr Nachrichten. Mit Rolf. Und zwar zu den Olympischen Spielen. No? 4 Eintrittskarten gibt es auch noch dazu. Leider darf ich nicht mitlaufen. Ich habe mir leider den Fuß verknackst. Das egal. Das ist auch gut für Deutschland. Was haben wir jetzt Würde noch? Würde ich anders sehen. Ja, unser Wunschtelefon steht auf dem Programm, richtig? Frag du doch mal, wer dran ist. Ja, ist jemand dran? Hallo, hallo? Ja, wer ist mein Name? Ich möchte meinen kleinen Sohn Frank und meinen Mann Robert kriegen. Und die Platte Velas zu lassen, finde ich mir. Hey, Tracy, I got something to tell you. Hey, listen. Since you've been gone, I've been feeling sad and blue. Just watching video and dreaming about you. By the telephone, all alone. Thinking about the hours and days before you come home. I'm a part of you. You are part of me. That's not fiction, that's reality, my love. Without you in my life, it's not complete. You're my water in the air that I breathe. A lonely nights, lonely days. I need you in my life each and every way. Minus you, I'm half. Plus you, I'm whole. You're the something in my body and soul, my love. I'm half, plus you I'm whole. You're the something in my body and soul, my love.